jetzt fand ich's. Hört, was euch fehlt. Von Freias Frucht genosset ihr heute noch nicht. Die goldenen Äpfel in ihrem Garten, sie machten euch tüchtig und jung. Jeden Tag des Gartens Pflegerin ist nun verpfändet, an den Ästen darbt und dort das Obst bald fällt faul es herab. Mich kümmert's minder, an ihr ja kargte Freia von je, knausern die köstliche Frucht. Denn halb so echt nur bin ich wie selige ihr. Doch ihr setzt alles auf das düngende Obst, das wussten die Riesen wohl, auf euer Leben legten sich an und sorgt, wie ihr das wart. Um...